Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein, wollte ganz alleine sein. Das kleine Herz stand still für Stunden, so hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand mit einer Spieluhr in der Hand. Das kleine Herz im Kind gerettet.